L. Volksschulen, Mittelschulen und Universitäten. Wir werden uns der Schulen bemächtigen. In unserer künftigen Schule darf nur gelehrt werden, was uns passt. Man darf nichts mehr hören von der Gleichheit und Freiheit, sondern es muss gelehrt werden, dass die Menschen ungleich sind und von Natur in verschiedene Stände zerfallen. Der höchste Stand sind natürlich wir. Aus der Geschichte und damit aus dem Gedächtnis der Menschen werden wir alle Tatsachen streichen, die uns unbequem sind. Wir müssen für jeden Stand einen besonderen Lehrplan entwerfen. Die Bildung darf unter keinen Umständen verallgemeinert werden. Jeder Stand erhält entsprechend seiner Bedeutung und Berufsarbeit eine streng abgeschlossene Bildung und Erziehung. In allen Schulen muss für unseren Weltherrscher eine redige Werbetätigkeit entfaltet werden. Die Hauptaufgabe des Unterrichts soll darin bestehen, das Denkvermögen zu knechten und die Nichtjuden in eine Herde denkfauler, gehorsamer Tiere zu verwandeln. Die Verfassung der Hochschulen muss von Grund auf geändert werden. Sie sind die geistigen Hochburgen der Nichtjuden. Wir werden jede Lehrfreiheit beseitigen, da sie eine ernste Gefahr für unsere Bestrebungen bildet. Seite 119 und 120. Siehe die im Reichsschulgesetzentwurf vorgesehenen Weltanschauungsschulen. Also Geschichtsfälschung im größten Stil. Es sei an die jüdischen Bibelfälschungen erinnert und an die vielsagende Tatsache, dass die unersetzliche Bibliothek von Alexandrien auf Betreiben der Juden vom Pöbel zerstört wurde. Also richtige Judenschulen für das deutsche Volk zur Verherrlichung der Judenherrschaft. M. Unser Kampf gegen die Kirche. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder Domherren und Geistliche werden, damit sie die christliche Kirche zerstören. Der Reichtum der Kirche muss eine Beute Israels werden. Wir müssen mit aller Macht trachten, den Einfluss der christlichen Kirche, die stets unsere größte Feindin gewesen ist, zu vermindern und zudem Berufe in die Herzen der Christen irreligiöse Bedenken einzupflanzen und religiöse Streitigkeiten hervorrufen. Wir haben die christliche Kirche in Konfessionen zerspalten und den Glaubenshass eifrig geschürt. Durch den Zwiespalt der Nichtjuden sind wir dann geschützt. Seite 84. Auf unser Bestreben hin wurde die Geistlichkeit durch Nichtjuden in den Augen des Volkes herabgesetzt und jeden Einflusses auf die Massen beraubt. Die christliche Weltanschauung wird vollständig zusammenstürzen. Sobald wir zur Herrschaft gelangt sind, werden wir die nichtjüdischen Geistlichen zur Bedeutungslosigkeit verurteilen. Seite 122. Wir lassen in den Schulen Glaubenssätze lehren, die wir als Übergangsstufe zu unserem jüdischen Glauben betrachten. Seite 120. Wir werden dann keinen anderen Glauben mehr dulden als den an den jüdischen Gott. Seite 109. Der König der Juden wird der wahre Papst und Stammvater der jüdischen Weltkirche sein. Seite 123. Und vergöttert werden. Seite 118. N. Staatsumsturz. Jedes Mittel ist hier zu Recht. Der Zweck heiligt die Mittel. Seite 71. Wir werden das Proletariat zu Umwälzungen, zu Revolutionen treiben. Und jede solche Katastrophe bringt uns unserem einzigen Ziele, der Weltherrschaft, näher. Wir müssen Stadt und Land hintereinander hetzen. Seite 106. Wir müssen das Volk durch Neid und Hass, Streit und Krieg, Entbehrung, Hunger und Verbreitung von Seuchen derartig zermürben, dass die Nichtjuden keinen anderen Ausweg finden, als sich unserer Herrschaft zu beugen. Seite 99. Die jetzige Gesellschaft muss vom jüdischen Weltherrscher beseitigt, wenn notwendig sogar in ihrem eigenen Blute erstickt werden. Aus ihren Trümmern soll eine neue Gesellschaft erstehen. Seite 141. Zuletzt werden wir eine Volksabstimmung veranstalten für die Judenherrschaft. Siehe November 1918, die Kommunistenaufstände 1919 und 20, wo immer die Juden Anführer waren. Siehe auch 1922. Das ist der in Russland bereits herrschende jüdische Bolschewismus. O. unter der jüdischen Weltherrschaft. Sobald die Zeit der Krönung unseres jüdischen Weltherrschers gekommen sein wird, werden die von uns betörten Nichtjuden alles wegfegen, was uns noch Widerstand leisten könnte. Die von Unruhen geplagten Völker werden selbst den Ruf ausstoßen: Gebt uns einen einzigen Weltherrscher, der die völkischen Gegensätze, die Verschiedenartigkeit des Glaubens, die Grenzen der Staaten und ihre Ausdehnungsbestrebungen beseitigt. Seite 99. Unser Weltherrscher soll vergöttert werden. Seite 118. Seine Herrschaft wird als unfehlbar bezeichnet werden. Wir werden verhindern, dass die Presse sie brandmarkt. Seite 106. Wenn unsere Herrschaft anerkannt ist, wird die Rolle der freisinnigen Schwärmer zu Ende sein. Seite 108. Ebenso Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, mit welchen Schlagwörtern wir der Menge die Köpfe verdrehen. Seite 108. Wenn wir die Herrschaft erlangt haben, müssen wir die verfassungsmäßigen Rechte zerstören. Seite 99. Haben wir endlich die volle Herrschaft erlangt, so werden wir jeden unbarmherzig hinrichten lassen, der sich gegen unsere Herrschaft auflehnt. Die jetzt bestehenden Geheimbünde, auch die Freimaurerlogen, werden wir sämtlich auflösen und ihre Mitglieder in weit von Europa entfernten Erdteile verbannen. Vor allem diejenigen, die zu tief in das Geheimnis unserer Logen eingedrungen sind. Ein Anfang hierzu ist das neue Presseknebelungsgesetz vom Oktober 1921 zum Schutze der jüdisch geleiteten Republik. Bereits in Russland geschehen und in Deutschland durch die Beschränkung der freien Meinungsäußerungen. P. Unsere Rettung bei Fehlschlag unserer Pläne. Sollten die Nichtjuden vor der Zeit entdecken, wie alles zusammenhängt und mit den Waffen in der Hand über uns herfallen, so werden wir die ganzen Städte mit den Staatsleitungen, Ämtern, Urkundensammlungen und die Nichtjuden mit ihrem Hab und Gut in die Luft sprengen. Seite 94. Wie Moses die Rotte Kora, weil sie seine Pläne durchschaute. Siehe Jens Jürgens, Moses als Pulver-, Sprengöl- und Dynamitfabrikant nach dem Zeugnis der Bibel. Die Aufdeckung eines 2500-jährigen Weltbetruges. Nürnberg 1921. So, lieber ernster Bibelforscher deutschen Blutes, sieht der Verbrecherplan deines auserwählten heiligen Volkes Gottes aus. So ist in Wirklichkeit der Plan, den man dir gotteslästerlich als göttliche Harmonie, als Heilsplan Gottes und letztes Weltzeitalter unter Fälschung von Bibelsprüchen vorgaukelt. Dass das Judentum dann, wenn sein Plan vor der Zeit entdeckt wird, entsetzliche und verzweifelte Mittel zur Gegenwehr anwendet, lässt sich im Voraus ersehen.